betrittst, wird alles still. Das Licht scheint nur auf dich. Alle schauen dich an, doch du siehst nur mich. Denk ich an dich, fallen mir die schönsten Dinge ein. Das kann, das kann nur nicht jeden Tag aufs Neue. Strahlend beginnen. Das kann nur Liebe sein. In deiner Gegenwart kann ich nur gewinnen. Das kann nur schön Liebe ist alles, sein. Dass du mir gibst. Das Allerschönste ist, dass du mir gibst. Hast mir mit dem ersten Blick den Kopf verdreht. Bist die Person, die mich blind versteht. Ich schließ die Augen, lass mich in deine Arme fallen. Denk ich an dich, fallen mir die schönsten Dinge ein. Das kann. Strahlend beginnen. Das kann nur Liebe sein. In deiner Gegenwart kann ich nur gewinnen. Das kann nur Liebe. Schön ist alles, sein. Dass du mir hier gibst. Das Allerschönste ist, dass du mich liebst. Das kann Lass nur mich Liebe jeden sein. Tag aufs Neue. Strahlend beginnen. Das kann nur Liebe in deiner Gegenwart kann ich nur gewinnen. Das kann nur Schön Liebe ist alles, sein. Dass du mir hier gibst.